Alltagschinesisch. In der Muttersprache Chinesisch lernen. 用你的母语学汉语. 每日汉语. Hallo, 大家好. Willkommen zu Alltagschinesisch. Ich bin Ihre Gastgeberin Xiao Lan. Hallo, ich bin Thomas. Letztes Mal haben wir einige Redewendungen gelernt, die man zur Begrüßung verwenden kann. Sollen wir einige dieser Aussprüche zusammen wiederholen? Gute Idee. Hören wir uns doch erst einmal die Unterhaltung der letzten Lektion an. Okay. 你好. 你好. 您好. 您好. 你叫什么名字? 我叫王龙. 你叫什么名字? 刘露. 这是我的名片. 谢谢. 好久不见, 你好吗? 挺好的, 谢谢. Schön, das war also die Unterhaltung, die wir uns letztes Mal angehört haben. Das Wichtigste daraus ist sicher Folgendes. Hallo heißt auf Chinesisch 你好. 你好. Wie heißt du? Heißt auf Chinesisch 你叫什么名字? 你叫什么名字? Weißt du noch, wie das chinesische Gegenstück zu lange nicht gesehen lautet? Ja, man sagt, 好久不见. Richtig, und das war auch zugleich die richtige Antwort auf die Quizfrage, die wir am Ende der letzten Sendung gestellt haben. Wussten Sie die richtige Antwort? Lange nicht gesehen. 好久不见. 好久不见. Gut, wir haben aber auch wieder Neues für Sie vorbereitet. Werfen wir also zuerst einen Blick auf die heutige Lektion. 谢谢你，非常感谢，不用谢，对不起，没关系，没事儿。谢谢，谢谢你。 非常感谢，不用谢，对不起，没关系，没事儿。 Wenn man sich auf Chinesisch bei jemandem bedanken will, dann sagt man 谢谢. 谢谢. Ich habe das in der letzten Lektion schon gehört. Richtig, es wird sehr häufig benutzt. 谢谢 bedeutet Danke. Man kann auch 谢谢你 sagen. Das heißt dann, danke dir. 谢谢你. 谢谢你. 你 bedeutet du. 你. Wenn man seine große Dankbarkeit ausdrücken will, dann sagt man 非常感谢. 非常感谢. Vielen Dank. 非常 ist ein Adverb und bedeutet sehr oder äußerst. 感谢 heißt ebenfalls Danke. Vielen Dank. 非常感谢. 非常感谢. Was erwidert man aber, wenn sich jemand bei einem bedankt? Nun, im Deutschen sagen wir beispielsweise nichts zu danken. Auf Chinesisch sagt man häufig 不用谢. 不用谢. 不用谢. Wörtlich heißt dieser Ausspruch nicht brauchen danken. 不用 bedeutet also so viel wie nicht nötig. Und 谢 heißt, Sie wissen es schon, danke. Nichts zu danken, 不用谢. 不用谢. Machen wir einen kurzen Rückblick auf das, was wir gerade gelernt haben. Danke heißt auf Chinesisch 谢谢. 谢谢. Und wie kann man sich noch auf Chinesisch bedanken? Man kann auch sagen 谢谢你. 你 heißt du. 谢谢你. Wie sagt man vielen Dank? Das heißt 非常感谢. Und dann noch nichts zu danken. Wie heißt das auf Chinesisch? Man kann Folgendes sagen. 不用谢. 不用谢。 Gut, hören wir uns nun unseren ersten Dialog anhand eines Beispiels einer alltäglichen Situation an. Stellen Sie sich vor, der Computer von Lili funktioniert plötzlich nicht mehr. Ein Kollege hilft ihr 3 Stunden lang, das Problem zu lösen. 非常感谢。 不用谢。 Ich denke, wir sollten gleich noch einen weiteren wichtigen Ausdruck aus dem Chinesischen lernen, nämlich was Entschuldigung heißt. Genau. Entschuldigung heißt auf Chinesisch 对不起。 对不起。 Wenn jemand sagt 对不起, was erwidert man darauf? Man sagt 没关系, richtig? Richtig, sehr gut. 没 bedeutet wörtlich nicht und 关系 heißt Bedeutung. Das macht nichts. 没关系。 没关系。 Außerdem kann man auch 没事儿 sagen. 没事儿。 Richtig, 没 bedeutet nicht, wie wir schon wissen. 事 bezeichnet ein Ding oder eine Sache. 而 ist ein Partikel. 没事儿。Das macht nichts. Okay, nochmal ein kurzer Überblick über das eben Gelernte. Entschuldigung, 对不起。 对不起。 Das macht nichts, 没关系。 没关系。 Ebenso kann man auch 没事儿 sagen. 没事儿。 Gut gemacht. Hören wir uns nun gemeinsam einen Dialog an, wie er täglich vorkommt. Los geht's. 对不起。 没关系。 对不起。 没事儿。 Alles klar? Ja, fast. Danke. Gut, bevor wir uns die heutigen 2 Dialoge ein Stück anhören, schlage ich vor, wir wiederholen noch einmal, was wir heute gelernt haben. Okay, sprich bitte vor und ich wiederhole. Danke heißt auf Chinesisch 谢谢。 谢谢。 Oder 谢谢你。 谢谢你。 Und vielen Dank heißt auf Chinesisch 非常感谢。 非常感谢。 Man kann darauf Folgendes erwidern. 不用谢。 不用谢。 Oder Sie sagen 没事儿。 没事儿。 Und wie sagt man Entschuldigung auf Chinesisch? 对不起。 Sehr gut. Hören wir uns nun die 2 Dialoge an. 非常感谢。 不用谢。 对不起。 没关系。 对不起。 没事儿。 Alles klar. Bevor wir unsere heutige Lektion beenden, wollen wir noch einen kurzen Blick auf unsere Hinweise zur chinesischen Kultur werfen.Die Chinesen sind bekannt für ihre Gastfreundlichkeit. Die Menschen hier wollen dabei ihre Gäste auch immer mit bestem Essen versorgen. Der Gastgeber bereitet daher meistens ein sehr üppiges Mahl. Für gewöhnlich wird mit den Vorbereitungen schon einige Tage vorher begonnen. Und obwohl dann immer mehr als genug Essen auf den Tisch kommt, wird der Gastgeber immer wieder sagen, »Wir haben nicht viel, bitte seid nachsichtig mit mir.« Damit zeigt der Gastgeber seinen Respekt gegenüber seinen Gästen. Okay, und schon sind wir wieder am Ende unseres heutigen Programms. Vergessen Sie aber nicht, wir haben noch ein kleines Quiz für Sie. Die Frage lautet diesmal, wie sagt man auf Chinesisch Entschuldigung? Nennen Sie einfach den Ausdruck, den wir heute gelernt haben. Wenn Sie die Antwort wissen, senden Sie uns bitte die Lösung an folgende Mailadresse. grr@cri.com.cn. Mehr Informationen über das Quiz und zu unserem Programm finden Sie unter german.cri.cn. Schön, dass Sie heute wieder mitgemacht haben. 再见! 再见!